Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 286, an Schiller. Ich habe gleich an Geheimen Rat Vogt geschrieben und schicke Ihnen den Brief, um ihn nach Belieben absenden zu können. Zugleich erhalten Sie ein monstroses Manuskript, welches zu beurteilen keines aller meiner Organe geschickt ist. Möchten Sie es diese Nacht nicht brauchen? Mein Katar ist zwar merklich besser, doch fange ich an, die Stube lieb zu gewinnen, und da es ohnedem scheint, dass die Musen mir günstig werden wollen, so könnte ich wohl selbst meinen Hausarrest auf einige Tage verlängern, denn der Gewinst wäre zu groß, wenn man so unversehens ans Ziel gelangte. Könnten Sie mir nicht einige Blätter von dem schönen, glatten Papier zukommen lassen und mir zugleich sagen, wie groß die Bogen sind und was das Buch kostet? Leben Sie wohl und führen Sie nur auch, wachend oder träumend, Ihre Piccolominis auf dem guten Wege weiter. Jena, den 1. März 1797. G.